bin ich? Sie sind im National Hospital. Ich bin Dr. Kane, Neurochirurg. Können Sie mir sagen, was passiert ist, Mr. Hennig? Sie haben großes Glück, dass Sie noch am Leben sind, Mr. Hennig. Meine Frau. Ihre Frau. Aber außer Gefahr sind Sie nicht. Sie müssen von jetzt an auf sich aufpassen. Aber lassen Sie sich nicht zu viel Zeit. Sonst kann ich Sie nicht schützen. Ich will ja, dass es Ihnen gut geht. Annie. Ihnen. Hör mal zu, ich... Und Ihrer Familie. Ihr seid in Gefahr. Wir alle sind in Gefahr. Man hat auf mich geschossen. Dorrit ist tot. Und Steve ist... Ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Annie. Ich nehme den nächsten Zug zu euch nach Schottland. Murray. Ja. Kommen Sie, setzen Sie sich. Du musst weg, Henny. Weg. Wollen Sie wirklich da runter? Henny, spring. Das ist ja ganz schön tief. Jetzt kommen Sie, machen Sie keinen Quatsch. Fassen Sie mich nicht an. 39 von Achim Fell, Martin Gantefür und Tim Staffel. Regie: Martin Zülker und Achim Fell. Teil 2. Zeit. Ewige Strichliste. Du schaust auf zifferlose Blätter. Hast die Zeiger gegen dich. 3/10. Sie steigen auf wie in schwerem Öl. Ich blicke in den Rückspiegel. Nichts rührt sich. Amüsieren Sie sich. Ich bin stehen geblieben. Wie gefällt es Ihnen, Johannes? Wir können Sie nichts vormachen. Weil Security und Waffen daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Das ist aber auch zu verhaftet. Dann kommen Sie doch einfach in den Raum. Möchten Sie das? Unbedingt. Komm schon. Hier ist der Anschluss von Melvin und Jessica Henney. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Melvin, ich bin's. Ich wollte... Okay. Vielleicht bist du später... Richard, oh. Mein Gott, wo steckst du? Ich bin in Schottland. Was? Ja. Was machst du denn in Schottland? Du Was ist das für eine Telefonnummer? Ich habe Dorits Handy. Die Polizei war gerade hier, Richard. Was? Sie suchen dich. Ich habe tausendmal versucht, dich anzurufen. Was hast du ihnen gesagt? Dass ich nicht weiß, wo du steckst. Ich bin im Wald. Irgendwo am River Tay. Im Wald? Ich kann nicht mehr, Melvin. Ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Dass sie uns fertig machen. Es ist wegen Dorits Handy. Ich glaube, auf dem Gipfel wird was passieren. Ich muss Annie und Andrew finden. Verstehst du? Richard, Bruder, du musst dich beruhigen. Ja. Ja. Okay. Da ist er wieder. Wer? Der Hubschrauber. Hilf mir. Melvin. Hör zu, Richard. Ich habe keine Ahnung, was bei dir los ist. Aber über das Handy kriegen wir die nicht sofort. Du musst es ausschalten. Und den Akku rausnehmen. Ich will ja nicht allein sein. Hast du gehört? Mach es aus, jetzt gleich. Keine Angst. Ich komme zu dir. Melvin! Hallo? Du kannst dich hier nicht eingraben. Sie kommen. Platz, Sally, du auch. Platz. Besser um. Was? Der Wald ist Privatbesitz. Kommen Sie von dem Hochsitz runter. Was wollen Sie von mir? Kommen Sie da jetzt runter. Die Hunde. Die Hunde tun Ihnen nichts. Ach Gott, komm, ich helfe Ihnen hoch. Meine Güte, wie sehen Sie denn aus? Sie sind ja klatschnass. Ja, und Sie bluten. Das muss verbunden werden. Ich kann hier nicht weg. Wieso? Wegen der Hubschrauber? Wir sind nicht wegen Ihnen hier. Oder haben Sie was angestellt? Weiß nicht. Ich glaube nicht. Okay. Kommen Sie, ich habe einen Gasthof. Die Jagd ist angemeldet, es wird keine Probleme geben. Kommt! Ja, los, kommt! Es ist nicht weit. Kommen Sie. Ach, dein ganzer Schal ist nass. Komm, Schluss damit, jetzt gib her. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Damit gehören Sie eigentlich ins Krankenhaus, mein Lieber. Da war ich schon. So? Ja, Sie hätten da bleiben sollen. Ich muss mich nur ausruhen. Ich gebe Ihnen ein Zimmer. Ich kann das nicht bezahlen. Mein Geld ist weg. Das ist kein Problem. Wir haben sowieso geschlossen, wir renovieren gerade. Kann ich mal telefonieren? Gleich nächste Woche. Da kommt die neue Telefonanlage. Verstehe. Sie können ja lächeln. Sie haben Ihren Namen noch nicht gesagt. Richard Hannay. Hallo Richard. Ich bin James McLeod. Ist das Ihr Triumph da draußen in der Garage? Mhm. Gefällt er Ihnen? Mein Vater hatte auch so einen. Es ist schön hier. Es erinnert mich an früher. Kommen Sie. Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Erster Stock, der beste Ausblick im McLeod Inn. Kommen Sie. Wegen der Londoner Ereignisse den G8-Gipfel unterbrochen. Herrgott, Richard. Wie haben Sie es in dem Zustand auf den Hochsitz geschafft? Auf den Hochsitz? Ich war noch klein. Melvin und ich haben im Wald gespielt. Ich wollte mich verstecken. Ich bin raufgeklettert. Ich habe mich da nicht mehr runtergetraut. Ich hatte solche Angst. Richard, Sie haben einen Schock. Sie müssen ins Krankenhaus. Ich gehe nicht ins Krankenhaus. Sagen Sie mal, Richard, was ist eigentlich los mit Ihnen? Sie sind doch keiner von diesen linken Demonstranten, oder? Nein. Nein, bin ich nicht. Ja, was machen Sie denn dann hier? Wo wollen Sie hin? Ich muss zu meiner Familie. Ach, die wohnen hier in der Gegend, ja? Nur noch mein Bruder. Und meine Ex-Frau, Ellen. Sie sind hier groß geworden. Seltsam. Früher wollte ich nie weg von hier. Da wollte ich nie zurück in die Highlands und jetzt bin ich doch wieder hier. Okay. Sie müssen schlafen. Morgen früh geht's Ihnen bestimmt besser. Ich bin unten. Wenn Sie was brauchen, dann klingeln Sie. Nein, lassen Sie das Licht an, bitte. Gut. Ruhen Sie sich aus. Bis morgen, Richard. So hat das keine. Ich vertraue dir nicht mehr. Geh nicht. Ich frage mich wirklich, wie Annie es mit dir aushält. Ich liebe dich. Das ist passiert. Du weißt gar nicht, wie sehr. Nacht. Die Welt hat sich abgewandt. Kein guter Stern am Himmel. Gedanken wie verlassene Keller. 3/10 vor der Dunkelheit. Wir starren denselben Mond an, Annie. Jetzt, gerade. Jetzt hoch zu dir. da bist. Ja? Henny? Dein Herz stolpert. Du strauchelst. Bist du hier? Hör auf zu atmen und schlag zu. Henny, hallo. Lauf, Henny. Nimm dein Leben mit und lauf. Ich hab Hunger. Iss schon mal ein Muffin. Nee. Wieso nicht? Zeig mal die Tüte. Ah, die sind ja auch alle nass. Nass? Ach, pass auf. Wir frühstücken doch gleich bei Papa. Wir haben genug Zeit. Das Spiel fängt erst um 3 an. Unter mir fließt Asphalt. Die Bäume weichen zurück. Alles rauscht an mir vorüber. Mein Herz rast. Ein Leben ohne Richtung. Die Spuren verwischen. Verdammt! Richard, wach auf! Du musst hier raus! Ich kann nicht atmen. Komm, wir müssen weg hier. Du musst mir helfen, bitte. Ich kann dich nicht alleine tragen. Kannst du laufen? Es geht schon. Komm. Komm. Ellen. Du frierst, Jan. Gleich wird's wärmer. Das Holz brennt gut. Ist das... Das ist die Jagdhütte deines Vaters. Wo kommst du her, Ellen? Melvin hat mich angerufen. Wir haben dich gesucht. Hast du mich gefunden? Ich hab gewusst, dass du zur Hütte kommst. Ich bin einfach losgefahren. Ich wusste nicht mal, in welche Richtung. Was ist passiert, Richard? Ich werde verfolgt. Ich muss Annie finden. Ich bin am Ende. Annie war vor 5 Tagen bei mir. Sie war bei dir? Ja, mit einem Mann. Jason. Kann sein, ja. Sie wollten Kartons bei mir unterstellen. Material für dieses Protestcamp. Sag mal, Annie ist in Schwierigkeiten, oder? Wie kommst du darauf? Ich habe eine CD gefunden. Die ist aus einem dieser Kartons gefallen. Was für eine CD? Da sind Anleitungen drauf zu Sabotageakten und Bombenbau. Bombenbau. Annie hat sich verändert, Richard. Sie ist plötzlich so, so hart. Aber sie kann doch nicht... Ich glaube, sie schließt gerade mit vielen Dingen ab. Was meinst du damit? Sie hat mir die kleine Spieluhr zurückgegeben. Sie hat gesagt, sie will sie nicht mehr. Kurz zum Wagen. Bleib noch liegen. Der schottischen Behörden. Gesucht wird ein 36-jähriger Mann, der zuletzt im Bereich des Tay Forest gesehen wurde. Der Gesuchte ist geistig verwirrt und möglicherweise gefährlich. Er benötigt dringend seine Medikamente. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Na, Richard? Probleme mit dem Wagen? Murray! Nein, bleiben Sie schön sitzen. Hände aufs Lenkrad. Schließ die Augen, Henny. Sieh mal da, das ist ja eine Überraschung. Da ist ja auch das Telefon. Das ist ja wunderbar. Nimm es ihm ab, Craig. Okay. Jetzt haben Sie ja, was Sie wollen. Richard, was haben Sie denn bloß mit dem schönen Auto angestellt? Dass Sie da überhaupt lebend rausgekommen sind? Obwohl, genau genommen sind Sie das ja gar nicht. Darf ich mal Ihr Feuerzeug benutzen? Was soll das? Ja, keine Angst. Ich bin ja kein Unmensch. Hm? Craig betäubt Sie und dann geht es ganz schnell. Bitte schön. Tief Luft holen und... Oh. Feuer. Ist verschlossen. Ellen! Staub in den Fugen. Gras vor der Schwelle. Ben! Es war seit Jahren niemand hier. Du bist aus dem Auto gefallen und aus der Welt. Der Boden driftet seitwärts. Brüchiges Gelände. Du stehst auf der Kippe, kommst auf keinen Nenner. Dein Leben flackert, Henny. Deine Zeit läuft ab. Andrew? Annie? Ist hier jemand? Irgendjemand? Du musst weiterspielen, Henny. Hier. Mein Wagen. Ein Unfall da hinten. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Safia? Salim? Wer ist der Mann, Papa? Er hat einen Autounfall. Safia, hol meinen Arztkoffer bitte. Atscha, atscha. Da hinten, wo es qualmt. Ist das dein Auto? Ja. Brennt das? Ich meine, so richtig. Richtig, Salim. Geh in den Bus. Lassen Sie nur. Ich hab selbst einen Sohn. Du hast gerade das 5-1 geschossen. Das ist großartig. Morgen gewinnen wir noch höher. Sie bluten ja. Ziehen Sie das Jackett aus. Was ist das? Ist das von einem Baby? Baby? Nein. Sie hat mir die kleine Spieluhr zurückgegeben. Sie hat gesagt, sie will sie nicht mehr. Niemand war bei der Hütte. Das ist ein glatter Schnitt. Ich klammere das. Aber dann bringen wir sie besser in die Klinik. Wie weit ist es von hier nach Octorada? Wir fahren sie nach Perth. Das ist näher. Ich muss aber nach Octorada. Das Stanley Medical Center ist sehr gut. Ich arbeite dort. Ich muss nach Octorada zu meiner Familie. Mein Sohn braucht mich. Er ist erst 5. Was ist mit deinem Sohn? Er ist ein toller Junge. Genau wie du, Arsenal-Fan. Was hat er? Muss er sterben? Sein. Chapro. Entschuldigen Sie bitte. Er schnappt solche Sachen irgendwie auf. Ich bin Kinderarzt. Mein Junge braucht mich. Ich muss zu ihm. Hören Sie. Könnten wir einfach... Okay. Ich fahre Sie nach Octorada. Sagen Sie, woher haben Sie diese Kopfverletzung? Von der Leiter gefallen. Ist schon ein paar Tage her. Okay. In Octorada ist gerade der G8-Gipfel. Das wissen Sie doch, oder? Ich habe davon gelesen. Ich glaube nicht, dass wir bis in die Stadt kommen. Schauen Sie, da hinten kommt eine Straßensperre. Halten Sie an. Hören Sie? Was wollen Sie machen? Zu Fuß gehen? Sie können in Ihrem Zustand nicht da durch. Lassen Sie mich hier raus. Gut. Dann viel Glück, mein Freund. Ich danke Ihnen. Sie können dir nichts tun. Kein Stein hat Gewicht. Du musst sie nur finden. Jason! Jason! Jason! Wo ist Annie? Hinlegen! Auf dem Boden! Jason! Hol sie jetzt! Oh. 87, hier eine Festnahme! Sichern! In den Transporter! Henny, Richard. Alter 36. Steht auf der Fahndungsliste. Okay. Ab in die 14. Einschließen. Sind Sie gewalttätig, Mr. Henny? Ich glaube, wir kommen zurecht. Danke. Was haben Sie vor, Detective? Wie meinen Sie das? Wollen Sie mich umbringen? Ja? Da müsste ich nicht mehr viel für tun. Was machen Sie hier, Mr. Henny? Sie entziehen sich einer Mordermittlung. Ich frage mich, warum? Wovor laufen Sie weg? Mr. Henny, ich rede mit Ihnen. Ich muss hier raus. Die Bombe. Ich muss zu Annie und Andrew. Bombe? Tun Sie doch nicht so. Was für eine Bombe, Mr. Henny? Was wissen Sie darüber? Haben Sie was damit zu tun? Sie! Sie haben damit zu tun! Ihr steckt doch alle unter einer Decke! Ihr alle! Brauchen Sie Hilfe, Detective? Nein, es geht schon. Aber Sie, Mr. Henny, Sie brauchen Hilfe. Ich rufe jetzt einen Arzt. Alles Weitere können wir später besprechen. Ist das in Ordnung für Sie? Na schön. Wir sind fertig. Aufschließen. Ich muss hier raus! Was? Ihr Schweine! Einschließen! Ich muss hier raus. Du verdrehst die Augen und rennst vor Beton. Ich zittere, Annie. Mein Kopf ist heiß und kalt. Tatsächlich, das ist ja nicht zu fassen. Machen Sie auf. Danke, Officer, Sie können gehen. Murray. Hey, komm mit. Moment mal, was machen Sie denn jetzt mit ihm? Wir nehmen ihn mit. Das geht nicht so einfach. Nein. Das müssen wir unterschreiben. Nein? Nein, Officer hat uns gesagt, Sie wollen hier unbedingt raus, Richard. Sie haben den ganzen Trakt zusammengebrüllt. Nein! Halt die Fresse. Hören Sie, ich glaube, dass ich kläre, dass er es... Frank, unterschreibst du bitte die Papiere? Okay, Chef. Ihr Mörder! Sind Sie sicher, dass das so in Ordnung geht? Absolut sicher. Es ist Mr. Hanneks ausdrücklicher Wunsch. Wie spät ist es? 7:30. Das schaffen wir. Wo bringen Sie mich hin? Zu Ihrer Familie, Richard. Wir sind bald da. Sagen Sie mir einfach, was es kostet. Das sind keine billigen Fälschungen. Nehmen Sie mal die Hände aus den Taschen. Unter 700 Afghanen. Kann zahlen, das sollte wohl genügen. Angst. Jeder Lidschlag eine Erinnerung. Alle Fäden drehen sich zu einem Seil. Das Seil zu einer Schlinge. Ich schaue auf die Welt und sehe Vergangenheit. Wellen unterspülen den Grund. Ich zähle mein Leben. Nur 3/10 bleiben noch. Ich fürchte mich. Annie. Wo sind wir? World's End. Was haben Sie vor, Murray? Lassen Sie sich überraschen. Na, sehen Sie, Richard, es geht schon los. Jason. Hallo, Richard. Wo sind Annie und Andrew? Was habt ihr mit ihnen gemacht? Wie spät ist es jetzt? Genau 8.50 Uhr. Sehr gut. Dann lass mal hören, Craig. Unterbrechen das Programm zu einer Einmeldung. In der Londoner U-Bahn haben sich vor wenigen Minuten mindestens 3 schwere Explosionen ereignet. Die Ursache ist noch unklar. Also, sehr, sehr. Die Behörden rechnen mit hunderten Toten und Verletzten. Bomben. Für das Stadtgebiet von London wurde Katastrophenalarm. Das sind Bomben. Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden aufgefordert, den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten. Ihr wart das. Sämtliche Großveranstaltungen. Ihr habt die Bomben gelegt. Einschließlich des für 15 Uhr angesetzten Fußballderbys im Arsenal Stadium. Ihr Schweine! Ersten Meldungen zufolge gehen die Behörden davon aus, dass es sich bei den Explosionen um Terror. Wo ist meine Familie? Sicherheitskräfte. Die nationale Sicherheit hat Vorrang. Nein! Mein Beileid! Nein! Was habt ihr mit ihnen gemacht? Du, Richard! Du hast das mit ihnen gemacht! Ich! Hallo, Papa. Hier ist es schön. Hier sind ganz viele Leute. Und ich habe schon 2 Freunde. Wir kommen zu dir, zum Fußballspiel am Donnerstag. Gehen Sie lieber auf die Haupttribüne. Keine Randale, gute Sicht. Sagen wir 700 für 3. Ich freue mich so. Andrew. Grüße aus. Das ist Arsenal Tottenham, okay? London. Und Sohnemann freut sich doch bestimmt schon. Mein Gott. Annie und Andrew sind nie nach Schottland gefahren. Sie sind in London geblieben. Weil du selbst, Richard, es so arrangiert hast. Aber ich hab doch... Nein, nein, sie sind hier. Sie sind in Schottland. Richard, schau dich um. Ich Andrew! Mr. Henne, wir haben die Waffe gefunden. In Ihrer Wohnung. Mein Kopf! Wir haben alles versucht. Mein Kopf! Wir konnten nichts mehr tun. Annie und Andrew sind tot, Richard. Eine Walther P-38. Sehr zuverlässige Waffe. Ich nehme sie. Und noch eins? Nein, das war mein letztes. Hey, das sind 50 Pfund. Auf uns drei. Wollen Sie kein Wechselgeld? Schönen Abend noch. Ich liebe dich. Du weißt gar nicht, wie sehr. Schuld. Du blickst in leere Kammern und siehst Bilanz. Das letzte Rechenwerk. Füllst den roten Stift und setzt ihn an. Annie. Andrew. Ihr seid zwei. Und ihr wart alles. Wie soll ich da rechnen? Hier ist der Anschluss von Richard Henney. Annie Henney und... Andrew! Und jetzt weiter. Hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton. Richard, wo steckst du? Also, wir sind jetzt am King's Cross. Wenn ich noch was mitbringen soll, melde dich, ja? Sag ihm, dass ich Hunger habe. Melvin, Alan, ich kann nicht atmen. Keine Angst, ich bin da. Ich bin bei dir. Ich kann nicht. Richard, komm. Wohin? Siehst du die Treppe? Was ist da? Geh schon. Aus, Richard. Er sieht friedlich aus. Zu Hause. 39 Teil 2 von Achim Fell, Martin Ganteföhr und Tim Staffel. Die Rollen und ihre Darsteller: Richard Hannay, Roman Knischka. Annie Hannay, Alexandra Henkel. Andrew Hannay, Jakob Roden. Dorrit, Katharina Schmalenberg. Murray, Arndt Klavitter. Ellen, Edda Fischer. In weiteren Rollen: Sven Seeburg, Maximilian von Pufendorf, Bruno Vinzen, Robert Dölle, Ludger Burmann, Arvid Birnbaum, Simon Roden, Jochen Kollenda, Udo Schenk, Karin Buchali, Sibylla Anwar, Mareike Hein, Leopold Jahn und viele andere. Musik: Rainer Quade und Ralf Hamann. Geräusche: Wilmund Schulze. Technische Realisation: Benedikt Bitzenhofer und Jens-Peter Hamacher. Regie: Martin Zülka und Achim Fell. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015. Dramaturgie: Isabel Platthaus.